Der Sprecher des DFHK-Außenministeriums hat in seiner Stellungnahme erklärt, dass die Armee und das Volk der DFHK entschiedene und unbarmherzige Maßnahmen gegen die unabhörlichen DFHK-feindlichen Umtriebe der USA und die Faktoren ihrer nuklearen Drohung einschließlich der Aggressionskriegsübungen ergreifen werden. Darüber berichteten vom 22. bis 26. August die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, China, Syrien, Iran, Mauretanien, Brasilien, Venezuela, Bangladesch und der Demokratischen Republik Kongo.